Dialog 3. Wo bekomme ich eine deutsche Zeitung? Am Kiosk und in jedem größeren Supermarkt. Und wo finde ich einen deutschen Reiseführer? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Vielleicht kann Ihnen die Buchhandlung am Syntagmaplatz weiterhelfen. A6b. Hören Sie noch einmal. Nach welchen Informationen fragen die Touristen? Machen Sie Notizen.